Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Begrüßen Sie mindestens drei Menschen um sich herum. Sagen Sie ihnen etwas Gutes. Zum Beispiel, du musst nicht ins Schwitzen kommen. Der Herr wird sich schon um alles kümmern. Oder Sie können ihnen sagen, was mein Sohn mir gestern Abend gesagt hat, als ich ihn ins Bett gebracht und ihm einen Gute-Nacht-Kuss gegeben habe. Einer seiner letzten Sätze war, wenn du ruhst, arbeitet Gott. Ich schaute ihn verblüfft an und sagte, wow, Justin, wo hast du das denn her? Er sagte, vom Schild am Kühlschrank. Es ist also immer gut, Gottes Wort an alle möglichen Stellen anzubringen. An Spiegeln, im Auto, wo auch immer. Wissen Sie, was die Bibel in 5. Mose 11 sagt? Lesen Sie es mal, okay? Kapitel 11 von 5. Mose. Da sagt Gott, schreibe meine Worte auf eure Türpfosten und an eure Tore eurer Häuser. Sagt sie auf, wenn ihr euch hinlegt und aufsteht. Redet über sie, wenn ihr unterwegs seid. Dann werden eure Tage und die Tage eurer Kinder sich vervielfachen, so wie die Tage des Himmels auf der Erde. Unsere Kinder schnappen dadurch mehr auf, als wir manchmal denken. Bringen Sie Gottes Wort also überall an. Wir haben sie selbst auf Kissen stehen. Worte wie, mach dir keine Sorgen. Das kann viel bewirken, simple Worte. Das ist eine Offenbarung von Gott, die er mir vor Jahren gegeben hat. Ein Wort kann einen totalen Lebenswandel erzeugen. Glauben Sie mir, wir befinden uns gerade in einer Revolution der Gnade. Auf der ganzen Welt. Preist Gott. Auch wissen wir, dass die Bibel sagt, die Herrlichkeit des Herrn wird immer heller strahlen, wenn es in der Welt immer dunkler wird. Genauer gesagt spricht die Bibel davon, dass sich tiefste Finsternis über die Welt legen wird. Es wird eine tiefe Finsternis sein, eine Finsternis, die fast greifbar ist. Aber Gott sagt, dass gerade in dieser Zeit die Herrlichkeit des Herrn über uns strahlt. Amen. Und Könige werden zu dem Glanz kommen, der über uns aufgeht. Kinder Gottes, unser Licht wird immer sichtbarer, je dunkler es wird. Wir werden heller und heller strahlen, bis zum Tag der Vollkommenheit, an dem wir den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Ich möchte die heutige Predigt mit einem persönlichen Lebensbericht beginnen, einem Zeugnis von einem geistlichen Bruder aus Mississippi in den Vereinigten Staaten. Und zwar geht es dabei um Depression. Wenn wir über Depression sprechen, denken Sie daran, was der Herr mir gesagt hat, als ich Anfang des Jahres über unser Jahresthema sprach. Das war noch, bevor es unter Promis in den letzten Monaten eine Reihe von Selbstmorden gegeben hat. Das ist sehr traurig. Aber der Herr sagte mir, Finsternis legt sich über die Erde. Und insbesondere erwähnte er auch Depression und einen Geist des Selbstmordes. Menschen denken über Selbstmord nach. Menschen machen Selbstmordversuche. Doch Gottes Herz schlägt für uns. Er will uns die Augen öffnen. Das gilt besonders für solche Situationen. Als wir einen Bericht von einem weiteren Promi lasen, der Selbstmord begangen hatte, fragte mich meine Frau, was ist das Wichtigste, was Menschen brauchen, die an Depressionen leiden? Ich sagte, die Liebe Gottes in Christus, nicht bloß als Kopfwissen, sondern als ganz persönliche Erfahrung. Wenn man weiß, dass Gott einen liebt, nicht nur theoretisch, nicht nur, dass Gott uns alle allgemein liebt, sondern ich bin derjenige, den Jesus liebt. Wenn das zu einer Offenbarung wird, dann krempelt es das ganze Leben um. Stimmt's? Der besagte Mann schreibt Folgendes. 5 Jahre lang in Folge litt ich an schrecklichen Depressionsanfällen. Ich hatte schreckliche Gedanken über Gott und dachte ständig daran, mir das Leben zu nehmen. Ich versuchte immer wieder, mich der Depression nicht zu ergeben, aber ich wusste einfach nicht, wie ich aus dem Teufelskreis herauskommen sollte. Ich hatte das Gefühl, als wäre Gott ständig enttäuscht von mir und als wäre ich wie ein ungewolltes, ungeliebtes Stiefkind in seinen Augen. Haben Sie sich schon mal so gefühlt? Als ungewolltes Stiefkind Gottes? Ein Freund erzählte einem seiner Freunde von den Schwierigkeiten, die ich durchmachte, woraufhin der mir von Joseph Prince erzählte, dass dieser Pastor das Evangelium predige. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das mein Leben verändern könnte. Doch während ich zusammen mit meinem Freund die 4 Evangelien durchging, fing ich auch an, mir die Predigten von Pastor Prince anzuschauen. Die erste hatte den Titel »Gnade fließt in sorgenfreien Bereichen deines Lebens«. Darin sprach er über seine eigene vergangene Depression. Meine Augen füllten sich mit Tränen davon, dass mein himmlischer Vater so persönlich in meine Situation hineinsprach. Ich sah mir weiter Pastor Prince an, hatte aber immer noch viele falsche Glaubensvorstellungen. Auch war ich ständig darüber besorgt, dass Gott mich für meine Fehler bestrafen würde. Nachdem ich länger mit diesen Gedanken gerungen hatte, kam ich zu der Überzeugung, dass ich Gott nichts nützte und ich in seinen Augen nichts richtig tun konnte. Ich unternahm 3 Selbstmordversuche in meinem Schlafsaal. Bei einem dieser Versuche, ich glaube, es war beim letzten Versuch, spürte ich die Gegenwart Gottes wie nie zuvor. Es war fast so, als würde er darüber weinen, dass ich mir das Leben nehmen wollte. Dann hörte ich, wie mein Freund im Schlafsaal für mich betete. Irgendwie rappelte ich mich auf und schaffte es, meinen Selbstmordversuch abzubrechen. Von dem Tag an hörte ich auf, mir Predigten anzuhören, die nur meine Angst vor Gott schürten. Wohlgemerkt, es gibt eine angemessene Gottesfurcht, okay? Eine anbetungsvolle Ehrfurcht vor dem Herrn, die eine gesunde Furcht in uns davor erzeugt, ihm zu missfallen. Wir sollten ihm schon gefallen wollen. Wenn wir seine Erhabenheit und seine Schönheit und seine Heiligkeit sehen, erzeugt es eine Gottesfurcht, von der die Bibel spricht. Aber Angst vor Gott ist etwas anderes. Die meisten Menschen, selbst solche, die Gottes Existenz leugnen, haben Angst vor Gott. Deshalb leugnen sie ja seine Existenz. Wenn sie sich überzeugen können, dass es Gott nicht gibt, dann brauchen sie auch keine Angst vor ihm zu haben. Richtig? Vor seinem Gericht. Aber das ist falsch. Gott möchte nicht, dass wir vor ihm Angst haben. Eine solche Angst kommt aus der Hölle. Die Bibel nennt das den Geist der Knechtschaft, der wieder Angst in uns hervorruft. Angst vor Gott, wie sie die meisten Menschen haben. So ist es zu verstehen, was der Mann hier schreibt. Auch fragte ich den Herrn, ob ich weiter meine Antidepressiva nehmen sollte. Und ich hatte den Eindruck, dass er sagte, ich solle sie nicht nehmen. Von dem Moment an war ich überzeugt, dass der Herr mehr für mich tun würde, als Medikamente es konnten. Ich schaute mir weiter Pastor Princes Predigten an, Tag und Nacht. Auch nahm ich regelmäßig das Abendmahl ein. Nach mehreren Wochen machte der Heilige Geist mich darauf aufmerksam, dass ich gar nicht mehr deprimiert war. Auch fiel mir auf, dass die dunklen Gedanken, die ich normalerweise hatte, jetzt leicht abzuweisen waren. Ich wartete noch einige weitere Wochen, um meine Heilung zu bestätigen. Stellen Sie sich vor, die Depression ist seitdem weg. Gott hat mich vollkommen von Depressionen geheilt. Gott sei die Ehre. Amen. Praise the Lord. Preis den Herrn. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Predigten können ein Weg aus der Depression sein, solange sie wirklich das Evangelium von Jesus Christus vermitteln. Als ich mich für den heutigen Gottesdienst vorbereitete, hatte ich eigentlich eine andere Predigt im Sinn gehabt, die bestimmt guten Anklang gefunden hätte. Aber der Herr wollte es anders. Er gab mir eine ganz andere Predigt. Als ich vom Herrn hörte, worüber ich stattdessen predigen sollte, wandte ich erst ein, Herr, darüber habe ich aber schon mal gepredigt. Aber der Herr sagte, ich möchte, dass du neue Einsichten weitergibst. Eine frische Offenbarung, die ich dir gebe. Ich möchte, dass du den Leuten zeigst, dass sie in dieser Zeit und in dieser Stunde leben. Amen. Es ist heute also eine prophetische Lehre. Sie gilt für unsere Zeit, in der wir erleben, wie die moralische Atmosphäre der Welt immer mehr abnimmt und immer tiefer in die Finsternis abgleitet, wo die Menschen nicht mal mehr Recht von Unrecht oder zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Es gibt eine moralische Verworfenheit, die wild wuchert. Das ist die Welt, in die wir unsere Kinder bringen. Aber wissen Sie was? Gott sagt, dass gerade in einer solchen Zeit seine Herrlichkeit über uns strahlen wird. Noch besser, wir werden Menschen sein, die voller Gnade sind. Es gibt mehrere Menschen in der Bibel, von denen gesagt wird, dass sie voller Gnade waren. Einer war Stephanus. Die Bibel sagt, dass er voller Gnade und Glauben war und er vollbrachte eindrucksvolle Zeichen und Wunder. Gott möchte, dass wir stark in der Gnade von Jesus Christus sind. Gnade ist immer das, was Gott für uns tut, nicht was wir für Gott tun. Letzteres ist das Gesetz. Gnade bedeutet, dass Gott es für uns tut, selbst das, was im Neuen Testament von uns gefordert wird. Gnade heißt zu erleben, dass Gott uns versorgt, dass er in uns wirkt und dann durch uns wirkt, was wir hervorbringen. Wir verwirklichen unsere Errettung, aber wir bewirken nicht unsere Errettung. Gott hat uns unsere Errettung gegeben und wir wenden sie nur an. Wir wenden sie beispielsweise auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen an. Man muss die Errettung erst haben, um sie umsetzen zu können. Der Herr hat mir also einige frische Einsichten gegeben, die Sie bestimmt segnen werden. Ich habe das noch nie jemanden predigen hören. Das Gleichnis ja, aber nicht das, was ich jetzt gleich mit Ihnen teilen möchte. Es wird Sie bestimmt befreien. Es wird von Depression befreien. Fangen wir mit der Frage an, die diesem Gleichnis vorausging, und dann schauen wir uns die Antwort des Herrn an. Sie hat mit Segen in all seiner Fülle zu tun. Mit hundertfachem Gelingen und Wohlstand. Viele Prediger wollen das Wort Wohlstand nicht mehr benutzen, weil sie nicht wollen, dass Leute denken, es gehe ihnen nur ums Geld. Aber die Wörter Wohl und Gelingen kommen viel in der Bibel vor. Alles, was er tut, gerät wohl. Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Das bezieht sich auf den Josef der Bibel, nicht auf mich selbst, okay? Amen. Aber mein Sohn sagt das auch gerne. Alles, was ich tue, soll gelingen. Gelingen bedeutet, dass man Erfolg erzielt. Allerdings bezieht sich das nicht nur auf Geld, das ist nur ein kleiner Teil, sondern auf ein gutes Ergebnis in vielerlei Hinsicht. Die Frage, mit der wir beginnen wollen, wurde von Petrus gestellt. Wir sollten besonders dankbar für Petrus sein. Hätte er nicht einige seiner Fragen gestellt, hätten wir heute nicht die Antworten. Petrus ist so ein Typ, der... Einige von Ihnen haben vermutlich auch einen Petrus in der Familie oder unter Freunden. Ich habe einen Petrus in unserem Pastorenteam. Er ist gerade gestern aus China zurückgekommen. Und er stellt Fragen, die die anderen Pastoren teilweise auch gerne stellen würden, sich aber nicht trauen. Sie bitten dann ihn, mich zu fragen. Sie schieben ihn quasi vor. Und wenn er dann seine Frage stellt und ich zurückfrage, Mark, warum stellst du mir so eine Frage? Tun die anderen, ja, warum, hä? Obwohl sie Mark nur vorgeschoben haben, die Frage zu stellen. Ich habe Pastor Mark gern und unsere Johannese und Matthäusse. Okay, schauen wir uns die Frage an. Matthäus 19. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Was bekommen wir jetzt dafür? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Dieser Vers bezieht sich offensichtlich direkt auf die 12 Jünger. Aber die nächste Aussage gilt für uns alle. Und jeder, sind sie auch jeder? Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Jesus will damit nicht Scheidung und dergleichen gutheißen. Vielmehr sagt er, was immer ihr für das Evangelium aufgebt, wird euch entlohnt. Als Pastor Mark für die Missionsarbeit nach China gereist ist, hat das Opfer erfordert. Wer Missionsarbeit macht, bringt auch Opfer. Allerdings ist es wichtig, dass man sie wirklich um seines Namens willen bringt. Es gibt Menschen, die Missionsarbeit tun und sogar predigen, wobei es ihnen aber um ihre eigene Stellung geht. Sie tun es nicht um seines Namens willen. Sie wurden nicht gesandt. Sie gehen einfach. Sie wurden nicht von der Gemeinde ausgesandt. Sie haben keine delegierte Autorität vom Herrn, sondern wollen sich einen Namen machen. Einige gehen aus finanziellen Gründen. Es gibt verschiedene Gründe. Nur weil jemand Missionsarbeit macht, heißt das noch lange nicht, dass er die Arbeit des Herrn tut. Aber wer es um meines Namens willen tut, wer es wirklich für den Herrn tut, aufgrund der Liebe für ihn, von dem sagt Jesus, dass er hundertfachen Lohn bekommt. Jede Zeit, die man opfert, zum Beispiel, wenn man sonntags früh aufstehen muss, der Herr vergisst so etwas nicht. Er sieht unsere Opfer, vorausgesetzt, sie sind wirklich für ihn und nicht für unsere Selbsterhöhung. Wenn wir in erster Linie zur Kirche kommen, weil wir einen Partner suchen oder uns in ein Gemeindemitglied verliebt haben, können wir natürlich nicht mit einem hundertfachen Lohn rechnen. Aber wenn wir das aufrichtig, um meines Namens willen tun, wie Jesus sagte, dann können wir mit einem Lohn rechnen. Und zwar mit einem hundertfachen. Viele von uns schieben diesen Lohn auf einen fernen Tag im Himmel. Aber im Markus-Evangelium dieser gleichen Geschichte stehen einige sehr vielsagende Worte. Schauen Sie, was in Markus 10 steht. Dieselbe Antwort. Der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter. Jetzt in dieser Zeit. Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen. Wer von Ihnen weiß, wenn man hundertfaches Gelingen erlebt, dann kommen auch Verfolgungen. Machen Sie sich darauf gefasst, Jesus hat uns gewarnt. Aber beachten Sie die Worte jetzt in dieser Zeit. Wann bekommen wir den hundertfachen Lohn? Wann bekommen wir den vollen Segen? Jetzt, sagen Sie es. Jetzt in dieser Zeit. Glasklar. Jetzt zurück zu Matthäus. Da sagt Jesus weiter, aber viele von den Ersten werden Letzte. Und Letzte werden Erste sein. Denn das Reich der Himmel gleicht. Hier haben wir also diese Aussage, dass viele der Größten die Geringsten sein werden und umgekehrt. Dann fängt Jesus sein Gleichnis an, um zu erklären, was wir empfangen, den hundertfachen Segen. Aber er erzählte dieses Gleichnis auch, um Korrektur zu bringen und zu lehren. Er will nicht nur Petrus, sondern uns alle darauf hinweisen, dass es bei unserem Engagement für Gott vor allem auf unsere Beweggründe ankommt. Es kommt nicht in erster Linie auf das Was, sondern auf das Warum an. Warum wir etwas tun. Wir beten nicht um Sieg, wir beten vom Sieg. Amen. Unser Ausgangspunkt ist, dass wir vollkommen in Christus sind. Jetzt müssen wir es ausleben. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Jetzt müssen wir es ausleben, es ausführen. Amen. Das Warum ist für Gott immer wichtiger als das Was, das wir für Gott tun. Okay? Am Ende dieses Gleichnisses wiederholt Jesus sich noch einmal. Aber in Vers 16 fügt er noch etwas hinzu. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Ehrlich gesagt, als ich ein junger Christ war und diesen Vers hörte, da jagte er mir Angst ein, weil es so klang, als würde er unsere Errettung betreffen. Viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Ich habe sogar Prediger gehört, die das so auslegen. Ja, viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Entsprechend kamen Zweifel in mir auf. Bin ich auserwählt? Fast so, als wäre man ein Spieler in einer Fußballmannschaft und hofft, vom Trainer fürs Spiel auserwählt zu werden. Bin ich einer der Auserwählten? Amen. In Wirklichkeit hat das aber nichts mit Errettung zu tun. Es hat ganz und gar mit der Fülle des Segens zu tun. Diejenigen, die auserwählt sind, kommen in den Genuss des hundertfachen Segens. Wenn wir uns einander ehrlich anschauen, dann müssen wir zugeben, dass wir uns alle auf unterschiedlichen Ebenen des Segens befinden. Ja, wir sind alle in himmlischen Orten gesegnet. Ja, wir sind alle in Christus hoch begünstigt. Aber dieser Segen kann sich unterschiedlich stark zeigen. Wer von Ihnen möchte ein hundertfaches? Wer von Ihnen will sich nicht mit einem 30- oder 60-fachen begnügen? Amen. Wie steht's mit Ihnen, die da ganz oben sitzen? Sie sind dem Himmel näher, also sollten Sie auch richtig antworten können. Also, wir alle wollen das Hundertfache, richtig? Bei diesem Thema schauen viele von Ihnen mich an und denken, ach Pastor, ich habe Sie diese Predigt doch schon mal predigen gehört. Ich kenne die Antwort. Nein, nein, Freund. Das, worüber ich heute sprechen möchte, hat noch einen anderen Punkt. Es geht um den Vergleich zwischen Gläubigen, wie wir erleben können, dass sich die Fülle der Segnungen Gottes mehr in unserem Leben zeigt. Sind Sie bereit? Ich will nur sicher gehen, dass ich zum richtigen Publikum spreche. Sind Sie bereit? Okay. Das Hundertfache. Sie wollen sich nicht damit begnügen, nur zum Teil mit Gnade gefüllt zu sein. Sie wollen voller Gnade sein. Sie wollen die Gunst Gottes in Ihrem Leben erfahren. In der Vergangenheit habe ich nur einen Teil dieses Gleichnisses gelehrt. Heute geht es um mehr, um etwas, was meines Wissens noch nie öffentlich gesagt wurde. Es ist ganz neu, direkt vom Himmel. Und so etwas sage ich mit viel Bedacht, denn meine Predigten werden weit verbreitet. Sie sind im Internet, in den sozialen Medien, sie gehen rund um den Globus. Unsere Reichweite ist nicht gerade klein. Wir erreichen Menschen auf der ganzen Welt. Wenn ich also sage, Gott hat das und das gesagt, dann muss ich mir sicher sein. Ich gebe Ihnen weiter, was er gesagt hat, okay? Es wird seine Runden machen, aber hier haben Sie es zuerst gehört. Von einem autorisierten Händler, okay? Okay. All right. Kommen wir zum Punkt. Ich glaube, dass es selbst in der Hölle verschiedene Stufen der Bestrafung gibt. Denn in der Bibel spricht Jesus davon, dass es am Tag des Gerichts Sodom und Gomorra erträglicher ergehen werde als Kapernaum. Offensichtlich gibt es verschiedene Stufen der Bestrafung. Auch erzählt Jesus ein Gleichnis von Knechten, die viele oder wenige Schläge erleiden müssen. Es gibt verschiedene Stufen der Bestrafung. Wer die ganze strahlende Herrlichkeit des gepredigten Evangeliums von Jesus Christus erlebt und sich trotzdem davon abwendet, ich glaube, für so jemanden ist die Strafe größer als für jemanden, der da draußen irgendwo im Dschungel lebt. Gott ist gerecht. Aber für Gläubige, die ihr Vertrauen auf Christus setzen, ist nicht das entscheidend, was sie tun, sondern was Christus getan hat. Sein vergossenes Blut hat all ihre Sünden wirksam von den Augen eines heiligen Gottes entfernt. Ein solcher Mensch wird nie verloren gehen. Das müssen wir unbedingt wissen. Wir dürfen in der Gewissheit ruhen, dass wir als Gläubige nie dem Gericht Gottes ausgesetzt werden. Johannes 5,24. Ich versichere euch, oder wörtlich, wahrlich, wahrlich, er wiederholt sich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ein Gläubiger wird nicht vor dem großen weißen Thron gerichtet werden. An dem Tag, an dem die Lebenden und Toten vor Gott stehen, werden wir das Gericht nicht durchmachen müssen. Der Tod liegt hinter uns. Das Gericht liegt hinter uns. Wenn Jesus noch auf sich warten lässt und unser Herz aufhört zu schlagen, dann bedeutet das für uns keinen Tod, sondern nur einen Übergang von unserem Körper in eine andere Dimension. Wenn Jesus dann schließlich wiederkommt, bekommen wir auch einen neuen Körper. Der Tod liegt nicht mehr vor uns. Das Gericht liegt nicht mehr vor uns. Es liegt hinter uns. Wir sind bereits den Schritt vom Gericht, vom Tod, ins Leben gegangen. Ein Gläubiger wird nie mehr dem Gericht ausgeliefert sein. Wenn Sie also eine Predigt hören oder ein Buch lesen, das Ihnen das Gefühl vermittelt, als stünde das Gericht für Sie noch bevor, dann kommt das nicht von Gott. Aber was ist mit dem Richterstuhl des Christus? Das ist eines der Themen, die am häufigsten falsch gelehrt und falsch verstanden werden. Ich werde dieser Frage wohl mal wieder eine Predigt widmen müssen. Der Richterstuhl des Christus, oder im Griechischen der Bema-Sitz des Christus, ist der Platz, vor dem wir als Gläubige alle vor dem Herrn stehen werden. Beim Bema-Sitz des Christus wird entschieden, wie viel Lohn wir erhalten. Dort wird entschieden, ob unsere Werke, nicht das Was, sondern das Warum, entweder auf Holz, Heu und Stroh gebaut sind oder auf Gold, Silber und Edelsteinen. Je nachdem, warum wir etwas getan haben, werden wir vom Herrn belohnt. Und das bestimmt, welche Aufgabe wir in Ewigkeit bekommen. Es geht um Lohn, hören Sie? Sie dürfen also beruhigt sein. Der Bema-Sitz ist ein freudiger Ort für Gläubige, kein Ort des Gerichts. Ich sagte, es ist kein Ort des Gerichts. Und der Richter, der sogenannte Richter, vor dem sich so viele Christen fürchten, ist in Wirklichkeit unsere Gerechtigkeit. Ist Ihnen schon mal eingefallen, dass wir erst vor dem Herrn stehen werden, nachdem er wiedergekommen ist und wir unsere verherrlichten Körper bekommen haben? Wir werden alle vor ihm in unseren verherrlichten Körpern stehen. Es ist also kein Gericht, das über Himmel und Hölle entscheidet. Das ist bereits geklärt. Die Frage ist nur, was wir für Gott getan haben. Es geht um unsere Werke, unseren Dienst. Ob er auf Gold, Silber und Edelsteinen gebaut ist. Ich bin versucht, das jetzt weiter auszuführen. Aber ich sollte bei unserem Thema bleiben, okay? Hier will ich nur betonen, dass wir nie ins Gericht kommen. Wir sind vom Tod ins Leben übergegangen. In der nächsten Sendung? Gottes Wege sind anders als menschliche Wege. Der Mensch verherrlicht die Starken, die Mächtigen, die Superhelden. Gnade wird von Schwäche angezogen. Scheuen Sie sich nicht, in der Gegenwart Gottes echt zu sein. Er liebt Sie. Und wissen Sie was? Er freut sich darüber, dass Sie bereit sind, Ihre Schwäche zu zeigen, weil er dadurch seine Kraft zeigen kann.